Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Verfolgte. Ich saß in meinem Büro und schaute auf die Frau, die mir gegenüber Platz genommen hatte. Sie lächelte verkrampft und sah ein wenig so aus wie eine Fernsehansagerin, die sich über eine Peinlichkeit hinwegmogelte. An ihrem Handgelenk hing eine dieser Uhren, die so laut ticken wie eine Zeitbombe in alten Filmen. Mein Name ist Wochner. Ich werde verfolgt. Interessant. Und wer verfolgt Sie? Ein Mann. Donnerwetter. Und was will dieser Mann von Ihnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht will er mich umbringen. Hat der Mann denn ein Motiv? Woher soll ich das wissen? Sie könnten ihn ja mal danach fragen. Aber ich bitte Sie, ich frage diesen Mörder doch nicht, weshalb er mich umbringen möchte. Vielleicht will der Sie gar nicht umbringen. Selbstverständlich will er das. Frau Wochner bestand darauf. Ich ließ ihr ihren Mörder. Schließlich lebt unsereins nicht gerade in Wohlstand und Luxus. Die Armbanduhr begann immer lauter zu ticken. Mir brummte bereits der Schädel. Aber eine laute Armbanduhr war kein gutes Motiv, um jemanden umzubringen. Ich ließ es bleiben. Ich traue mich kaum mehr aus dem Haus. Ständig steht dieser Mann vor meiner Wohnung und beobachtet mich. Haben Sie es schon mal mit Vorhängen versucht? Darum geht es nicht. Das ist kein Spanner. Dem geht es doch nur darum, meinen Tagesablauf herauszufinden, damit er mich dann töten kann. Und wie sieht er aus? Ich stehe normalerweise etwa um 7 auf und gehe dann unter die Dusche. Schön und gut. Aber mich würde mehr interessieren, wie dieser Mann aussieht, der Ihre Wohnung beobachtet. Ja, also, der sieht aus wie dieser Schimanski in den Krimis. Ein ganz brutaler Typ. Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei? Da war ich schon. Aber die... Ach, wissen Sie, die Polizei kümmert sich nicht um uns Frauen. Für die sind wir alle hysterisch und haben Verfolgungswahn. Ich nahm den Fall an. In der Regel genügt es, diesen Typen einen Schreck einzujagen. Ich versprach Frau Wochner, am Abend ihr Haus im Auge zu behalten und mir alle Verdächtigen vorzuknöpfen. Dann legte ich mich eine Weile hin. Ich träumte davon, dass mir der neue Stadtpräsident einen Kulturpreis überreichte. Danach sah ich in den Spiegel und sah aus wie ein Schriftsteller. Schweißgebadet erwachte ich und stellte mich unter die Dusche. Es war kurz nach 7, höchste Zeit, um Frau Wochners Wohnhaus aufzusuchen. Es lag in einer ruhigen Straße. Ich setzte mich unauffällig auf eine kleine Steinmauer. 2 Minuten später stand Frau Wochner neben mir. Sie kommen zu spät, Maloney. Wieso? Sie leben doch noch. Oder täusche ich mich da? Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Vor ein paar Minuten war er wieder da. Dieser Mann, der wie der Schimanski aussieht. Hat er Sie bedroht? Nein. Aber er ging vor dem Haus auf und ab und schaute zu meiner Wohnung hinauf. Ja, und dann verschwand er im Haus. Was denn? In Ihrem Haus? Nein, im Haus gegenüber. Das macht er oft so. Manchmal 5-mal am Tag. Und immer versteckt er sich dann im Haus gegenüber. Na, dann werde ich mir das Haus gegenüber mal anschauen. Ja, tun Sie das. Sind Sie bewaffnet? Ach, wissen Sie, mit meinem Charme entwaffne ich jeden. Der ist aber gefährlich, dieser Schimanski. Sie schaute vorsichtig in alle Richtungen, ehe sie in ihre Wohnung zurückging. Ich machte mich auf den Weg ins Nachbarhaus. Die Tür war geschlossen. Ich klingelte aufs Geratewohl. Es dauerte einige Sekunden, dann öffnete sich die Tür. Genau in diesem Moment kam mir dieser Schimanski entgegen. Hey Sie, ich will Sie nie wieder hier sehen, verstanden? Sie können mich mal. Diese Idioten haben eh keine Ahnung. Dabei sieht doch jedes Kind, dass ich der Beste bin. Mal ehrlich, wie sehe ich aus? Na, wie dieser Schimpanse aus dem Fernsehen. Ach, lecken Sie mich doch sonst wo, Mann. Das könnte Ihnen so passen. Lassen Sie gefälligst Frau Wochner in Ruhe. Kommen Sie mir jetzt nicht noch mit Weibergeschichten. Ich habe die Nase gestrichen voll. Das können Sie denen da oben mal laut sagen und deutlich. Karo-Film kann mich mal. Es war ein mittelprächtiger Abgang. Er versuchte, die Tür hinter sich zuzuknallen. Doch es war so ein Ding mit automatischer Federung. Er verrenkte sich beinahe den Arm und verschwand fluchend. Ich ging einen Stock höher zur Karo-Filmgesellschaft. Ich klingelte. Eine Frau öffnete. Tut mir leid. Wir suchen Männer mit echten Schnurrbärten. So lange kann ich nicht hier warten. Sie müssen zugeben, dass Sie ihm nicht sehr ähnlich sehen. Das will ich doch schwer hoffen. Wem sollte ich denn ähnlich sehen? Wollen Sie sich nicht als Doppelgänger bewerben? Wie kommen Sie denn auf diese Schnapsidee? Ja, Gott sei Dank. Ich kann nämlich langsam nicht mehr. Seit 2 Wochen kommen hier täglich 12 Schimanski-Doppelgänger vorbei. Und das nur wegen eines Werbespots. Ich kann diese Typen bald nicht mehr sehen. Interessant. Und die sehen alle aus wie dieser Schimanski? Ich kann diesen Namen gar nicht mehr hören. Natürlich darf ich hier ausbaden, was sich unsere Kreativen an Schwachsinn einfallen lassen. Ein Werbespot für Rheumawäsche mit lauter Schimanskis drin. Ist immer noch besser als ein Tatort für Rheumakranke. Was ist denn das? Klingt nach Feuerwehr. Das muss hier in unserer Straße sein. In unserem Beruf hat man ja manchmal Vorahnungen. Diesmal dauerte es eine Weile, bis die Ahnung vor meinem geistigen Auge vorüberzog. Ich stürzte nach unten, riss die Tür auf und eilte über die Straße. Aus dem Haus meiner Klientin quoll dichter Rauch. Feuerwehrmänner rollten Schläuche aus und durch den Qualm vernahm ich die Worte meiner Klientin. Hilfe! Maloney! Der will mich umbringen! Das Feuer war schnell gelöscht und meine Klientin und mein Honorar gerettet. Wir standen vor dem Haus, während die Feuerwehr wieder abzog. Meine Klientin war außer sich. Er wollte mich umbringen, Maloney. Stellen Sie sich das vor, verbrennen wollte er mich. Nun beruhigen Sie sich doch. Noch ist nicht geklärt, ob es Brandstiftung war. Aber das ist doch offensichtlich. Wieso? Haben Sie den Täter gesehen? Nein, ich war in der Küche. Plötzlich roch es so seltsam. Da habe ich die Wohnungstür geöffnet und da sah ich den Rauch. Woher kam er denn? Aus dem Treppenhaus? Ja, auf meinem Stockwerk. Er wollte mich umbringen. Wo bleibt denn bloß die Polizei? Nur das nicht. Da. Wo? Ja, Maloney. Du meine Güte, muss denn das sein? Machen Sie eigentlich nie Ferien? Wenn das die Polizeigewerkschaft wüsste. Die weiß zum Glück noch weniger als ich, Maloney. Das dürfen Sie laut sagen. Also, Maloney, wo ist die Leiche? Hier. Waren Sie als Lebende auch immer so vorlaut? Ich bitte Sie. Der wollte mich umbringen. Darf ich vorstellen, Frau Wochner? Angenehm. Moment mal. Sind Sie etwa die Dame, die ständig Stimmen hört? Stimmen? Das erkläre ich Ihnen später, Maloney. Das will ich aber schwer hoffen. Ich muss jetzt gehen. Die Pflicht ruft. Die Feuerwehr hat uns einen Leichenfund gemeldet. Was denn? Hier? In diesem Haus? Das sage ich doch die ganze Zeit. Das ist ein Mörder. Ein Mann liegt tot im Wohnzimmer, in der Wohnung, in der auch der Brand ausbrach. Holz. Heinz Holz. Aber das ist mein Nachbar. Er hat den Falschen erwischt, Maloney. Das galt mir. Also, ich gehe jetzt zurück in mein Büro. Eine Leiche und ein Polizist genügt. Die ergänzen sich so toll. Der eine denkt nicht aus Berufung und der andere wurde aus seinen Gedanken abberufen. Und was mache ich? Also in die Wohnung zurück gehe ich nicht mehr. Ich nahm sie mit in mein Büro. Sie bestand darauf, mir eine Kassette vorzuspielen. Mir war der Sinn nicht gerade nach Musik. Aber was soll's, ich ließ sie gewähren. Hören Sie das? Klingt wie Kurzwelle. Wenn Sie genau hinhören, hören Sie Stimmen. Was für Stimmen? Radio Tirana auf dem Weg zur Marktwirtschaft? Wissen Sie, es gibt Leute, die behaupten, dass diese Stimmen auf Tonband Stimmen aus dem Jenseits sind. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ach, wissen Sie, es gibt gewisse Radioprogramme, die klingen tatsächlich wie aus dem Jenseits. Blödsinn. Kompletter Blödsinn. Nur Schwachköpfe können so etwas glauben. Tod ist tot. Weshalb sollten Tote ausgerechnet auf Tonband reden? Und weshalb reden Sie dann nicht auf Telefonbeantworter? Da wären Sie wenigstens immer bei der richtigen Person. Nein, das ist Blödsinn. In Wirklichkeit sind das die Stimmen von Außerirdischen. Und weshalb sprechen die nicht auf den Telefonbeantworter? Weil die unsere Kurzwellen benötigen, um mit uns in Kontakt zu treten. Ich hörte mir das Gepfeife noch eine Weile an. Dann verließ ich meine Klientin und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Es roch wie immer nach frisch gebohnertem Boden und pensionskassenpflichtigen Beamten. Na, Maloney, fleißig mit den Außerirdischen kommuniziert. Woher kennen Sie eigentlich Frau Wochner? Sie hat vor 2 Monaten mal eine Mitteilung auf Tonband erhalten, auf der sie Außerirdische gewarnt haben, dass sie jemand umbringen möchte. Seither meldet sie uns jeden Mann, der länger als 10 Sekunden vor ihrem Haus stehen bleibt. Und was ist mit der Leiche Ihres Nachbarn? Tja, ziemlich seltsame Geschichte. Sieht ganz nach Brandstiftung aus. Selbstmord? Dachte ich zuerst auch. Aber da gibt es noch etwas, das recht merkwürdig ist. Der Mann hatte 2 Promille im Blut und Wasser in der Lunge. Er ist ganz offensichtlich in seiner Wohnung ertrunken. Während es brannte? Hat die Feuerwehr da nicht ein wenig übertrieben? Nein, nein, das war nicht von dem Löschwasser. Der Mann war schon tot, als die Feuerwehr kam. Also doch ein Mord. Sieht ganz danach aus. Es konnte Zufall sein, es konnte aber auch mehr dahinter stecken. Vielleicht hatte meine Klientin doch recht und jemand wollte ihr an den Kragen. Als ich in mein Büro kam, war meine Klientin verschwunden. Dafür saß eine andere Frau da. Ihre Augen waren gerötet und das kam nicht vom Smoke. Mein Name ist Frisch, Anna Frisch. Ich bin eine Bekannte von Heinz Holz. Moment mal, ist das nicht der Mann, der tot in seiner brennenden Wohnung lag? Genau. Ich war kurz bevor es geschah noch bei ihm, als er noch lebte. Interessant. Und weshalb erzählen Sie das nicht der Polizei? Ich war geschäftlich bei ihm. Verstehe. Und als Sie gingen, lebte er noch? Allerdings. Er hatte zwar getrunken, aber er war noch ganz und gar lebendig. Und woher wissen Sie, dass er tot ist? Ich habe meine Uhr bei ihm vergessen. Als ich zurückkam, war er schon weg. Eine Nachbarin erzählte mir, was geschehen war. Und jetzt möchten Sie die Uhr wiederhaben? Die Uhr ist nicht so wichtig. Ich möchte nur eine Aussage machen. Für Aussagen ist die Polizei zuständig. Das geht nicht. Ich mache solche Besuche nicht offiziell, wenn Sie wissen, was ich meine. Eine lukrative Nebenbeschäftigung, verstehe. Heinz Holz hat mir gesagt, dass er dabei sei, groß abzukassieren. Genaueres hat er nicht gesagt. Und als ich ging, kam mir im Treppenhaus ein Mann entgegen. Er erschrak ziemlich, als er mich sah. Und Sie nehmen an, dass dieser Mann zu Heinz Holz wollte? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und wie sah dieser Mann aus? Ich weiß, es klingt albern, aber er sah ein wenig aus wie dieser Schimanski im Fernsehen. Langsam hatte ich genug von diesem Fernsehkommissar. Es genügte offensichtlich nicht, dass die ganze Stadt voll von irgendwelchen Möchtegern-Schimanskis war. Ausgerechnet einer dieser Schimanskis sollte jetzt auch noch der Mörder von Heinz Holz sein. Ich suchte meine Klientin und fand sie in ihrer Wohnung. Tut mir leid, dass ich so einfach verschwunden bin. Aber während Sie weg waren, habe ich eine Botschaft erhalten. Die Außerirdischen haben mir mitgeteilt, dass für mich keine Gefahr mehr besteht. Ist das nicht toll? Wunderbar. Haben die Außerirdischen auch verlauten lassen, wer nun mein Honorar bezahlt? Der Scheck ist schon unterwegs. Den Marsmenschen sei's gedankt. Da ich nun schon mal hier bin, würde ich gerne einen Blick in des Nachbars Wohnung werfen. Sie wissen nicht zufällig, wie ich da am besten reinkomme? Wie wär's mit der Tür? Fabelhafte Idee. Haben Sie zufällig einen Schlüssel? Hier. Donnerwetter! Wo haben Sie denn den her? Herr Holz war häufig weg und da hat er mir einen Schlüssel gegeben, damit ich die Pflanzen gießen kann. Ich ging zusammen mit Frau Wochner in die Wohnung des Ermordeten. Es roch nach verbranntem Plastik. Im Schlafzimmer fand ich die Uhr seiner Dame für gewisse Stunden. Es war auch so eine dieser lärmigen Dinger. Im Wohnzimmer stand ein Fotoapparat mit Teleobjektiv auf einem Stativ. War dieser Herr Heinz Fotograf? Nein. Diese Kamera sehe ich zum ersten Mal. Vor einem Monat hatte er die noch nicht. Sieht ganz danach aus, als ob er hier aus dem Fenster etwas fotografiert hat. Das ist aber seltsam. Da drüben ist doch nur ein Haus. Allerdings. Sehen Sie etwas? Ich schaute durch den Sucher und sah tatsächlich etwas. Es war ein Hinweis, mehr nicht. Aber er genügte, um einem gewissen Herrn ein paar unangenehme Fragen zu stellen. Ich ging in das Haus gegenüber. Als ich bei der Werbefilmagentur Caro klingelte, öffnete mir wieder die gleiche Frau. Sieh an, sind Sie eigentlich ein neuer Mieter im Haus? Nein, ich bin auf der Suche nach einem Schimanski-Doppelgänger. Tut mir leid, wir haben die Kampagne abgeblasen. Herr Born hat keiner der Doppelgänger richtig gefallen. Das habe ich mir beinahe gedacht. Ich verstehe nicht. Kennen Sie Herrn Born? Ich antwortete nichts, sondern stieß die hübsche Frau beiseite. Sie war so verdutzt, dass sie nicht reagieren konnte. Dann ging ich schnurstracks auf eine Tür zu, öffnete sie, ohne anzuklopfen. Ein sportlicher Mann sah mich entgeistert an. Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie von mir? Es ist aus, Born. Sie sind überführt. Aber ich... Er hat mich erpresst. Dieses Schwein hat mich erpresst. Ich klopfte mir innerlich auf die Schultern, so gut dies ging. Fritz Born sah ziemlich belämmert aus. Wahrscheinlich hatte er seine Tat bereits mit dem Titel »Perfekter Mord« abgelegt. Und wäre da nicht eine ängstliche Frau gewesen, hätte es vielleicht auch klappen können. Born plapperte drauf los. Was hätte ich tun sollen? Der Mann wollte mich ruinieren. Fotografiert hat er mich, als ich hier in meinem Büro mit meiner Sekretärin... Geld wollte er, viel Geld. So viel Geld habe ich gar nicht. Gedroht hat er mir, er werde zu meiner Frau gehen. Die Firma, mein Haus, alles gehört meiner Frau. Ich wäre ruiniert gewesen. Und da haben Sie sich einen Plan ausgedacht. Weshalb aber benötigten Sie dazu all die Schimanskis? Diese Frau im Haus gegenüber, sie leidet unter Verfolgungswahn. Immer steht sie am Fenster, ständig ruft sie die Polizei, wenn ein Mann sich dem Haus nur nähert. Wie hätte ich unerkannt zu diesem Holz in die Wohnung kommen können? Und da kamen Sie auf die Idee mit den Schimanskis. Wenn täglich ein Dutzend Schimanskis hier aufkreuzen, so dachten Sie, würde es nicht sonderlich auffallen, wenn mal einer dieser Schimanskis aus Versehen ins falsche Haus reinginge. Es ging nicht anders. Was hätten Sie getan an meiner Stelle? Und wie haben Sie ihn getötet? Er war betrunken. Er wollte gerade ein Bad nehmen. Das Wasser war schon eingelaufen. Da habe ich seinen Kopf ins Wasser gedrückt. Und danach haben Sie Feuer gelegt. Ich bin ruiniert. Ruiniert. Später kam dann noch seine Sekretärin hinzu und tröstete ihn. Die Polizei kam auch bald und ich ging. Meine Klientin erwartete mich mit einem Whisky. Langsam fand ich Gefallen an den Außerirdischen. Wir schauten dann noch ein wenig fern. Schimanski hechtete durch einen neuen Fall. Er sah auch nicht viel besser aus als seine Doppelgänger. Meine Klientin lächelte und schaute mir tief in die Augen. Keine Ahnung, was sie da sah. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ich blieb bei ihr liegen.